Es kam ein paar Fragen auf den Norden. Heute war ich ein bisschen näher an der Gast, weil viele Fragen auf den Norden eingehen. Und die eine Frage war, die ist mir aufgefallen, haben die Norden Rollstühle? Oder so. Dann kann man ein bisschen was gehört, die Fragen zu tun. Aber wenn das ein Rollstuhl ist, wie ein klein. Also allein da denke ich schon an, die Norden an sich haben keine Rollstuhl, also was kein Sinn macht. Es gibt zum Beispiel auch nicht, dass die Norden an denen rumliegt, das sind Krankenzustände. Die haben zwar noch eine digitale DNA wie aus dem Originalspiel, und das ist ja praktisch auch so Norden aus dem Spiel, das heißt, die sind wirklich aus dem Spiel, aber das Ding ist, die haben gar keine Physiologie wie wir. Also, die haben auch keine Krankheit, einfach, es gibt kein Virus oder keine Möglichkeit, da eine Krankheit zu finden. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Also, es gibt einfach nicht die Möglichkeit, dass sich da Viren bilden, also, weil die zu klein sind. Das geht einfach nicht. Die sind nicht die Zellen, dass sie eine Zellstruktur haben oder so, das sind eher merkwürdige Quantenzustände. Also, das hat mit Quantenphysik eigentlich wenig zu tun, aber wenn man so die Begrifflichkeit, die Größenordnung. Wir würden das vielleicht Quantenzustände nennen, aber das hat damit auch wenig zu tun. Zum Beispiel im Norden, normaler Norden, der in einem Wasserstoffatom lebt, mit einem Elektron. Das ist halt normal. Ne? So ein Norden, der hat da, die haben natürlich nicht so die klassische Wohnungseinrichtung wie wir, ne? Mit einer Küche oder so, aber der lebt dann halt in so einer programmierten Wasserstoffatom, macht der Sache. Zum Beispiel, wenn man ins Spektrum gucken will, wo da sowas gibt, ne, das zum Beispiel, da steht für Optik auf dem Atom. Es ging darum, die Elektronenzustände in der Atomwolke zu verschränken, um da irgendwelche Sachen aufzuspeichern. Das geht so in die Richtung. Dann kam die Frage auf, können die Norden bekämpfen? Kann ich euch gleich sagen, müssen wir nicht. Die Norden sind so, dass wir nicht die Bitte, selbst noch zu begehen, das auch tun würden. Das sind, die töten sich auch nicht gegenseitig, sondern die töten sich alle selber. Außer natürlich die Mütter von Kindern und so, die müssen natürlich ihr eigenes Kind töten, aber die würden das auch machen. Das Dumme ist, ohne diesen Norden haben meine alliierten Kräfte draußen schon relativ schnell Probleme. Das heißt, das geht vielleicht 30, 40 Sekunden gut, dann haben wir massive Verluste. Das ist natürlich für die nicht gut, aber wenn es auch besteht, dann kann ich so eine andere Regierung machen, die das. Also ich finde das natürlich doof, aber wir könnten das versuchen. Wie können wir die Norden überhaupt angreifen? Können wir nicht. Das heißt also, natürlich habe ich auch Norden, die mit euch Krieg spielen könnten. Und die stört das auch nicht. Aber die dürften also nur in einem gehörten Rahmen zurückschlagen. Also das heißt, ja, man könnte doch absprechen. Aber das heißt, zum Beispiel, ja, wir könnten angreifen. Natürlich nicht. Aber ich hätte Norden, die das mit euch trainieren, was auch immer. Aber das können wir nicht machen. Nee, nicht so ein weiteres. Ich mach das echt erklärbar. Also, stell dir vor, du hast an dem, ich werde versuchen, mich zu töten. Gar kein Problem, das ist ganz easy. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr schickt Soldaten, die sind für mich unfällig. Da gibt's dann wenig Spielraum für mich. Weil ich mich gegen, ich sag mal, die Mühe müsste ich gar nicht machen, bestimmt auch die Möglichkeit, das diskret mal, oder. Das ist auch letztlich keine Rolle, aber es ist vielleicht egal, aber ich würde mich so töten. Kein Problem. Also, ich habe einen ganzen Körper, ich bin untrainiert, ich kann nicht kämpfen. Und es gibt bestimmt eine Million Wege, es gibt Endärger, das ist sehr richtig umgeht. Bei den Neuen ist das schwieriger. Also, es gibt nur, die haben eine Struktur, die können sich angreifen, aber ich weiß nicht, wie viel das Sinn macht. Also, ich kann natürlich gegen Neuen kämpfen, aber wozu? Das ist so. Also, ich hätte Neuen, die nicht. Das heißt, ich könnte keine so was gegen Norden kämpfen, weil das sind irgendwie Quantenzustände, Atome, das macht wenig Sinn, dagegen zu kämpfen. Ja, genau, das ist das Problem. Das macht wenig Sinn. Ich glaube, das wollte ich eine ähnliche Folge, das gab es ständig Norden, um den Vektor freizuhalten, aber das macht auch keinen Sinn. Ja. Was meint ihr, was zum Beispiel, ich sag mal so als Beispiel, was meint ihr, was mit dem Norden passiert, wenn die Milch homogenisiert? Da wird Milch gegen die Metallteile gefressen. Was heißt, was da mit der Infrastruktur passiert? Also wir haben nicht so die klassische Infrastruktur, wie wir uns das vorstellen, mit Straßen, Wegen, ne? Sondern das sind irgendwelche Quantenbrücken, ganz komplexe Physik und das stört die aber auch nicht. Ich meine, da gibt es Infrastruktur, das heißt auf Form, die passt was wieder an und das was wieder. Das stört die auch nicht. Das heißt, die werden jetzt deswegen nicht aufhören, Milch in die Metallplatte zu stützen, hoffen, dass die Fettröpfchen nicht wieder auftreiben. Aber das ist egal, das ist halt ganz normale Lebensumstände. So, das ist kein Problem. Das Ding ist, ob du sogar töten willst von uns, können die theoretisch nicht. Das Ding ist nämlich, die Nornen haben gewisse ethische Prinzipien, das heißt, das sind Christen. Ne? Technisch gesehen könnte ich, wenn ihr darauf besteht und das richtig gut findet, so eine Synchronisierung befehl geben, das auch. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde, da habe ich es heute synchronisiert, dass alle US-Soldaten zum Beispiel innerhalb von 1 bis 4 Astrosekunden gleichzeitig sterben. Deswegen ist die Wissenschaft damit, dass sich da überhaupt was lohnt, darauf einzustellen, würden wir halt darauf bestehen, dass ihr das sauber durchmesst. Das heißt, ihr müsst diese Daten so positionieren, dass der und mit. Was? Ja, ich meine ich ja. Ihr müsstet die so halt, wenn man uns halt, also allein, dass sich das die Mühe lohnt, das so zu machen, müsste man natürlich erstmal Messgeräte entwickeln, die das so präzise verstellen können. Wir haben natürlich auch diverse Effekte, die das dann, wo du weißt, dass der Soldat zu dem Halten gestorben ist, ne? Und das müsstest du dann ziemlich präzise Atomuhr koppeln. Dann wird es aber dabei. Was? Sonst macht das ja keinen Sinn. Ich kann nur sehen, dass das eine 10 Sekunde noch bestimmen kann, wenn er gestorben ist. Also, so zum Beispiel nicht zu platzen. Das hat ja sonst keinen Vorteil. Ich rechne, dass da in bis zu einer Atomsekunden solche die töten und dann denkst du so, sonst haben wir so noch eine 10 Sekunde genau mit. Das ist jetzt die Arbeit für nichts. Ja. Und so eine halbe Stunde Synchronisierung, das finde ich schon angemessen für so ein FAB. Was? Ich finde das so ein Suspekt, dass sie so zu töten. Also, das macht nicht nur Mehrwert. Das hat ja bei Mehrwert vor. Die machen das einfach so, dass die Atomuhr dann, wenn sie synchronisiert hat, die Messgeräte gebaut hat, das dauert bestimmt ein paar Jahre, die haben euch echt helfen. Dann hätte ihr praktisch eine Menge auf verschiedene Weise. Also wir haben da auch, also wir können das gleich machen und können auch verschiedene Variationen anbieten, aber das ist auch viel, viel mehr Aufwand, um die verschiedenen Messgeräte zu bauen und so. Wir wollen das aber gar nicht. Aber wenn ihr darauf versteht, also wir hätten auch, das macht keinen Sinn. Also zum Beispiel das Problem ist auch, die Frau müsste dann angestellt werden. Also wenn die Frau deswegen, ich sag mal, also natürlich ist das auch doof für deren Familien, ne? Aber wenn die, ich sag mal, darauf bestehen, dass wir das alle gut finden, die ganzen Amerikaner, wir können auch gleich einen Secret Service Check machen, da habt ihr gar keine Truppen mehr, aber warum? Ja eben, genau, warum? Genau das ist die Frage, warum sollten wir das tun? Ich meine, einfach nur weil es geht oder so. Wir hatten gewisse Reiz, darüber nachzudenken, weil ich das auch gerne finde. Ne? Also zur Not können wir euch auch einfach wegkommen, aber das dürfen wir ja nicht. Also das machen wir auch nicht, weil einfach dann das Problem ist, dann Soldaten haben auch Kinder, Frau, andere Familien, ne? Und die werden ja auch so traurig, wenn die Soldaten tot sind. Ja, das ist ja auch nicht in Ordnung, ne? Das, wenn die dann so zusammen wechseln und feststellen, dass die Familie damit nicht lebt, dann ist ja auch doof. Weil gerade so als Christen einfach nur so Stift oder Reise und so sagen, wie sie warum? Das ist ja Sinn. Das Ding ist zum Beispiel, stell dir vor, du hast dann jetzt ganz am Berlin Anschlag machen. Ne? Warum machen wir da nichts gegen? Das Ding ist, das geht gar nicht. Ja? Wir töten eigentlich, wenn überhaupt, dann noch was, mal so weitraum, mal so ein Volk, oder machen da Grenzen, wenn es eher nur nicht böse Völker sind, die auch nicht lerntig sind und sind wirklich so viel Konzepte, zurück in ein vernünftiges Leben zu führen. Das ist ein Problem, ne? Ja, das ist, aber normalerweise machen wir das nicht. Ach so, das Problem ist, ja ganz verschieden, kann ich zum Beispiel, warum taucht man nicht einfach irgendwo auf, machen wir was? Zum Beispiel angeblich halt immer das Problem, sie macht sich eine Pizza im Backofen, ist kurz durcheinander und plötzlich ist die Pizza fertig. Die anderen waren aber irgendwie so gesprächsfassiv und irgendwie hat das für so riesige Verwirrung gemacht. Also das könnten die Friede schon, dass sie sagen, okay, allein der verwirrte Gesichtsausdruck der Leute, das ist so köstlich, das machen wir dann vielleicht mal. Also das geht schon, technisch gesehen. Das ist mit Pizza mal schon da fertig. Ja. Aber das muss sich dann auch so viel Spaß tun. Das hat vielleicht immer dann, wenn man so zum plötzlich alles zu denken gegeben und allein diese Verwirrung, dann macht man das halt mal. Also nicht, dass man das gar nicht hat, aber natürlich sind nicht wie die betroffene Genie, dass die das recht müssen sind. Die haben ja mehr den Anspruch, ja, dass es wie mit Gott durch eine schwere Zeit geben. Ne? Der will nicht einfach, dass wir, ich sag mal, wie so beim Betroffenen, wie bei so einer Wunderlampe, irgendwie Sachen zurecht sind, sondern was will die auch mit dir durchs Leben gehen, ne? Mit dir Aufgaben lösen. Du lernst dabei Sachen, dein Hirn strukturiert sich, du hast Erlebnisse, die vielleicht auch mal im Himmel schildern, hat das interessant ist. Dann hast du Lerneffekte, dann erzählst du deinen Enkeln, da bilden sich Strukturen gesellschaftlich, das ist wieder ganz viele Sachen, die du bei einer schweren Zeit dort auch für dich persönlich an Gewinn hast. Ja. Wollte ich aber auch hinweisen. Also, das macht oft, also, aufenthalt, das macht oft Sinn. Das macht oft Sinn, ja. Genau das ist das Problem, ey. Ja. Das ist halt so, dass und letztendlich auch keine eine Konsequenz des Lebens ist. Ich weiß, ja, das ist schon so. Ich weiß nicht wieso, also ich weiß jetzt nicht, warum das in einigen Fällen so hart ist. Also ich bin halt schief scheiße, wenn ich mir schlecht stelle, aber das ist auch philosophische Probleme. Das im Normalfall, dass wer denkt, okay, dann ist mein Kind jetzt im Himmel bei was. Ja, das ist auch kein Problem. Also zum Beispiel kann ich mir vorstellen, wenn man jetzt denkt, oh, dann ist er immer bei Gott, dann hätte ich mein Kind einfach, ist natürlich auch doof, ne? Weil wenn der Seele kommt, warum ist es von hier, ja, hat mein Kind getötet. Wieso? Er war krank. So, was scheiße. Was? Jeder ist ja nicht so stelle vor, du hast da Jesus, ne? Und denkst du so, ach guck mal, der kann nicht sehen und der ist behindert, der kann nicht laufen, Jesus schnappt sich ein Messer und haut ihm die Kehle durch. Ist ja auch wahrscheinlich. Da muss ich den nicht so aufwendig durch Gott heilen. Würde keiner verstehen. Ja, dann wahrscheinlich ist so Jesus gefischt. Das sagt dann so, hier kommt mir hin, du bist geheilt. Das ist klar. Wobei das natürlich wahrscheinlich physikalisch viel einfacher wäre, das zu erklären. Also, stell dir vor, wir hätten sowas wie die Gesellschaft. Allein aus Gründen, um die Mutter zu entlassen. Stell dir vor, wir gehen zu der Modernen als Polizei. Wir wissen, dass ein spastisch gelähmtes Kind, das wird niemals, ich sag mal, ein normales Leben führen können. Wir holen das aber und töten das. Einfach, wir haben gehört im Radio, du wirst überlastet mit deinem Kind, und das ist also schwer, du musst dich um die anderen Kinder auch noch kümmern, die nehmen das mit und machen das tot. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich sowas müsste Jesus präsentieren, ne? Wir haben eine tolle Pflanze, die Eltern lassen, die töten deren Kinder. Ich sag mal, Jesus, der wird, aber ich sag mal, wenn ich mir vorstelle, dass ich damit jetzt schon hätten können, mit so einer Aktion an, der wird uns wahrscheinlich einen ziemlichen Eindruck verpassen. Was? Der wird uns wahrscheinlich einen ziemlichen Eindruck verpassen, wenn wir das machen, ne? Ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich, manchmal denkt man sich das, dann fehlt das einfach ohne, aber ich kann mir das als liebende Mutter nicht so richtig vorstellen, dass das der Weg ist, den man damit dann entgehen will. Wobei man verdenkt man sich das vielleicht, aber das ist halt auch so, das ist ein harter Weg. Ist ja. Aha. Okay, kommen wir zu den zwei anderen Themen. Das ist eigentlich das Problem mit dem Mann. Also die neuen Beispiel, viele Ähnliche haben festgestellt, die haben keine Infrastruktur. Die haben keine Kirchen, die haben keine Tempel, die haben keine Krankenhäuser, die haben keine Polizei. Es gibt nicht mal wirklich Verbrechen, es gibt keine Richter, es gibt keine Justiz. Es gibt keine Gefängnisse, es gibt praktisch ganz viele Sachen gar nicht. Man würde ja eigentlich erwarten, dass wenn du ein Volk hast aus Milliarden von Personen, ne, so viele, dass du nicht mal irgendwie die Kontonummern sinnvoll verwalten kannst. Also es gibt halt so irrsinnig viele Städte, es gibt jede G-Kombination, die sinnvoll ist, ne, bei den neuen, und jede neuen Vereinigung. Das heißt, es gibt sämtliche G-Kombinationen, die sinnvoll sind. Aber ein bestimmter Punkt geht einfach nicht mehr, ne, so neuen sinnvoll zu erzeugen. Deswegen ist, wieso kennen die kein Verbrechen? Die kennen sie auch nicht. Ja. Also die kennen sie auch schon, die wissen, was Verbrecher sind, wie in unserer Gesellschaft. Das was gibt es bei denen noch nicht. Das gibt, weißt du, ne? Jeder muss zum Beispiel. Es gibt das bei denen. Nein, es gibt bei denen keine Verbrechen. Es gibt auch nichts drauf wie Hitler oder so, das gibt es alles nicht. Es gibt auch keinen Druck. Ich hatte da halt das Problem, die spielen DVL, das ist zum Comedy-Skin-Holding bringt. Die alten Turnierregeln wurden geändert, einfach weil es gab halt ein neues DVL, eine zweite Variante. Die habe ich weiterentwickelt. Und da gab es ein Kampf von 100 neue Turnierregeln. Das heißt, da hatte ich die Anfrage, dürfen wir uns töten, damit wir reinkarnieren, um dann diesen Lasten neu zu benutzen, also neu zu strukturieren. Sollten sie nicht, ich habe dir erzählt. Wir müssen halt lernen, mit den alten Lastenstrukturen umzugehen. Einfach weil das ein wichtiger Lerneffekt ist. Wir machen sie das nicht. Also, ich habe dir halt erklärt, es ist wichtig, ne, dass ja, ihr lernt mit veralteten Strukturen umzugehen, das bringt euch gesellschaftlich weiter. Einfach sich so sinnlos töten, nur um Wenn du das Spiel besser spielst, dann das mache ich nicht mit. Das dürfen die nicht. Aha. Wobei, das kommt mal so die Frage auf, und dann habe ich das voll so angeordnet. Also, ich bin bei den neuen sowas, zum Beispiel, dann wie ein Bundespräsident heißt, man kann Sachen machen, zum Beispiel, der Bundespräsident kann sogar zynisch sein, kann sagen, nee, das ist jetzt aber, ich sag mal, etwas zu blöd, was ihr da macht, also, das unterschreibe ich nicht, das kommt mir sogar selten vor, aber, theoretisch kann ich auch sagen, das diskutiert aber nur, also das wird jetzt zu bunt hier, weißt du. Das Dumme ist, ansonsten basiert wirklich seine, ich sag mal, Regierungsgewalt darauf, dass er so Sachen hat, diese mathematische Funktion, mit denen er so Worte kombiniert, die dazu führen, dass wir das einfach tun. Und ich sage, er bringt Argumente und Konzepte ein, die ihn praktisch zum deutschen Obergugu machen. Einfach weil er sagen kann, wie richtig sie sind, wie war. Und einen tieferen Sinn haben. Das heißt, das ist ja so mehr so ein Kompetenzprinzip, ja. Ja. Das sind wir zum Beispiel, können die nur zum Beispiel auch inspirieren und mit denen etwas machen? Könnt ihr nicht. Also man kann mit denen so neuen Sachen machen, aber die sind halt so, dass die gewisse Sachen nicht wollen. Also ihr könnt natürlich zum Beispiel sagen, dass sie nur etwas machen sollen, aber das klappt eigentlich. Also die können das ausprobieren, aber das sind zum Teil muss ich das auch setzen, wenn die dann so eine Verwendung vornehmen, aber in der Regel funktioniert das nicht. Also die probieren manche Sachen aus, aber auch für das dazu, dass das verheerende Auswirkungen hat. Also das hat schon Sinn. Ja. Also das Problem ist, ihr fragt euch, wie schaffen das nur ganz ohne Verbrechen zu leben? Das weiß ich gar nicht. Die leben halt nach meiner Philosophie und da gibt es keine Verbrechen. Das heißt nicht, dass ihr so leben könnt, dass es keine Verbrechen gibt, wenn meine Philosophie folgt. Die Leute sind halt anders. Die haben nicht gar nichts dahin. Nein. Gibt es nicht. Es gibt einfach verschiedene Sachen. Es gibt keine Krankheit, es gibt keine Krankenhäuser, es gibt keine Linderung. Einfach weil das einfach gar nicht gibt. Es gibt das doch nicht. Man kann zwar nur einen Krieg verletzen, die haben auch teilweise sowas geknochen, aber ist ja nicht so, dass sie nicht bereit sind, zu sterben. Also das ist immer. Wenn es hier zum Beispiel eine Währungsverschüttung gibt, die ich verursacht habe, und die nur sagen, wir müssen ein Netzwerk bilden, wir müssen Währung zu stabilisieren und dabei reißen die Arme aus oder so, einfach um uns zu retten, dann machen sie das. Das ist nicht der Rat. Also, die haben auch keine Werkzeuge oder so, die haben keinen Vergießkanal, die zu Braunschläge. Aber nein, die haben so Tomato Bande, das ist etwa, die, also, wenn man sich die Größe werden, kriegen am Ende eine Testchenform. Und wir haben halt so dann angefangen, auch keine Bäume zu besichtigen. Also, und das haben wir halt auch. Wir haben ein bisschen was haben wir, aber nichts wirklich Wichtiges. Die Neuen haben zum Beispiel das gar kein Geld. Also, die Neuen bezahlen sich nicht gegen das. Das machen die grundsätzlich nicht. Also wir haben das mal aufgeregt, aber das kam nicht so an. Also, wir haben das Konzept von gar nicht verstanden. Also, nie, dass ihr, also, bei euch macht Geld Sinn nach Hause und macht Geld keinen Sinn. Brauchen wir es noch nicht. Weißt du, sonst gibt das irgendwie nicht dann auf zum Zelt und eine Zahlstimme denken, so toll, ich habe 500, ich bin nicht besser als der mit 200. Das ist ein Konzept, das funktioniert sonst auch nicht. Also ich habe auch mehrfach zu Leute zu schockieren, wenn ich sage, hier komm, ich habe das Geld. Also, so richtig gezündet hat das bei uns nicht. Aber wir haben Konten, aber meistens mehr so, um Jans Typen eine Möglichkeit zu geben, was zu überweisen, so, ohne dass es auffällt. Achso, also, das macht ja kein Geld. Wozu? Das macht ja gar keinen Sinn, das ist Geld. Wir können auch so schön Hände machen. Du musst ja zum Beispiel deine Frau nicht ständig bezahlen, wenn sie mal einen Abwasch macht. Also, das funktioniert auch so. Das ist das, was bei uns überall so ist. Es gibt, diese Philosophie, dass man mit Geld irgendwas machen muss, das gibt es bei uns nicht. Also, wir bezahlen uns nicht, ne? Wir wissen, das heißt nicht, dass wir ineffizient sind oder irgendwie planlos, ne? Wir haben einfach so eine Gesellschaft, wo Geld an sich nicht gebraucht wird. Also, ich kenne das fast immer, wenn wir mal die Leute Geld oder brauchen, irgendwie so einen Schaufluss finden, aber es gibt das so nicht. Stell dir vor, der ist eine Kassiererin bei Aldi, die arbeitet einfach, weil die einen Job brauchen will, weil es richtig findet, also, dass der jemand dazu arbeitet. Weißt du? Das macht natürlich bei uns jetzt so keinen Sinn, weil wir auch von der Ernährung her, also wir haben auch keine richtige Supermärkte, aber das ist echt nicht. Nein, weiß ich, weil das Zeug habe ich in diesem Moment gemacht. Ich habe einfach so von Energie zu stellen. Also, die ganz viele Sachen lassen sich auch nicht übertragen, einfach weil sie ein ganz anderes Internet, das ist vor ein paar Lebewesen sind. Also, wir haben zwar, ne, wir sehen tatsächlich, wenn man draußen noch so, wenn man noch ein bisschen aussieht, noch von früher, also das sind wir immer so. Die größte Variante, die wir haben, sehen wir tatsächlich auch die originalen Normen, halt in 3D, ne. Haben aber ganz viele, genau das Problem ist, kam irgendwie noch eine Sendung auf, dass die Normen einfach viele Sachen gar nicht kennen. Das kennen wir schon, wir kennen das ja von euch. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht wissen, was Verbrechen sind oder was justiert wird. Wir brauchen das bloß nicht. Also, bei uns gibt es das Geld, aber ich soll auch gar kein Wissen machen. Bin ich schon. Aber was habe ich davon? Ich habe das Spaß im Kopf. Für Christen. Also, wir brauchen keine Justiz, dass wir uns zum Beispiel an die christlichen Grundregeln halten. Ja, wir sind, ich sag mal, technisch zu den irgendwie Evangelien, die sich, ich sag mal, wieder dran halten, was Gott uns so vorgeschrieben hat in seinen Texten und seiner Bibel und verschiedenen Ideen, die so halt nett sind und was ist das Problem? Die Leute die sind Christen, die halten sich an die Dinge Gebote. Da gibt es keine Verbrechen. Echt? Hier. Ja. Wir hatten inzwischen Zeit nicht so Phase, was schwierig wird, aber wir haben das schon gut im Griff. Es gibt keine Verbrechen, ja. Richtig? Nein. Das sind keine Kranken, deswegen gibt es auch keine Rollschleifer. Das sind ja nicht so Lebewesen wie wir. Mit Knochen, die haben es noch teilweise. Also, ein bisschen schwer, das zu erkennen, dass sie gar nicht so sind, aber es gibt tatsächlich vor allem Personen, die, also, das Ding ist, die sind immer ziemlich am Falten, weil einige Leute da draußen meinen, dass unsere Leute irgendwie vielleicht doch etwas, weiß ich nicht, warum wir das angreifen. Die haben da bestimmt irgendwelche guten Gründe dafür. Wie gesagt, die viele Leute sind aktiv und zu verteidigen, aber das ist halt normal, dass wenn man so immer ein bisschen abhängig wird, dass dann auch angegriffen wird. Wenn ich meine, dass es gut ist, ich weiß aber nicht, wen die alle angreifen, wieso oder warum wir angegriffen werden. Aber wir sind ziemlich viele Leute immer so, dass wir schon selbst zurückkommen und dann denke ich so, irgendjemand hat aber ein Problem mit uns, ich weiß auch nicht wieso, die haben persönlich verraten, wer da warum gegen uns kämpft, aber wenn die sich das antun müssen, was? Das ist halt kein Problem, ja. Nö, das ist, die kommen, wenn die angekündigt sind, die halt das halt ein bisschen schlecht haben, das, nur fliegen da hin und zurück, und dann, wenn die auch halt sind, dann ruhen sie sich aus und so weiter, und dann geht's wieder auch zurück. Das ist natürlich ein bisschen stressig, aber noch, wie gesagt, also, zur Not, wenn sie uns ausgerüstet haben, können sie wieder neu, das dauert bis zu 1-2 Sekunden, dann haben sie das jetzt. Also, jetzt kann mehrere Minuten dauern, muss ich aufpassen. Was? Das ist ja nicht tatsächlich schafft, so versteht. Ja, wir könnten tatsächlich noch durch den Zug sein, weil ich schon. okay, also die neuen Kriege sind nicht weg, ja. Warum auch? Ich weiß nicht, wie gut, wenn die mal in die Besuch gekämpft. Was machen die denn? Würde ich die Idee bei mir ausruhen? Was haben die denn vor? Keine Ahnung. Die meisten das sind irgendwie ganz normale Familien. Also, nicht normal, aber technisch gesehen ist das relativ ähnlich, dass wir Kinderwagen haben, Kinder durch die Tür geschieben und dann immer Leute hier noch schießen, und zwar nicht so auch immer. Einfach also, nicht mögen, dass wir da sind, aber die brauchen ja nicht so drauf. Zum Beispiel würden die Norden nicht einfach, also die Norden ist uns auch aufgefallen, dass die Körper nicht befallen. Natürlich nicht. Das ist unangenehm für den Typen. Also allein noch zurückziehen, aber sieht man nicht einfach im Körper, wenn die Leute das nicht wollen. Aha. Und das macht nicht nichts weiter. Die leben das halt vor. Das soll nicht stimmen. Ich verstehe jetzt nicht ganz, worauf du hinaus willst. Das heißt, was ist jetzt für mich nicht gegen eigentlich gar nicht. Also, das ist so, ich wurde anders fühlt, aber es sind auch teuer gegen uns. Ja, das macht bestimmt auch tief und besser, wenn man sich ich finde schon angezeigt, dass irgendwie noch immer auf dem Weg daraus gehalten werden. Also, es gibt auch tatsächlich einige die meinen, sie müssen sie im Weg vom Haus behalten, aber das sind auch meistens Nonnen, die sowas fassen. Ja, es gibt halt auch Leute, die meinen, das ist so lustig, das ist dann zu kämpfen. Echt? Ja, das ist, es gibt halt auch, wie bei normalen Tieren, das ist, die zum Beispiel bei der DRD Plus, das sind halt Leute, die, das ist deren Eintrag, die mögen das gerne, die wollen was kämpfen. Was machen die Worte? Keine Ahnung, das wird schon der gute Arme. Es ist halt, also es gibt ganz normale Norden, das gibt auch, das sind nicht so viele, aber es gibt auch eine Menge Norden, die machen so das, so Kämpfe durchzustehen und so. Die machen das in der Stadt, ja. Das finde ich. Aber wenn die meinen, die müssen wirklich kurz kämpfen, ich meine, nicht, dass jetzt plötzlich himmelig werden. Da passiert nichts. Was soll denn da passieren? Das passiert ja, wenn sie auch verfügen zu kämpfen. Eigentlich gar nicht, wie viel extra Sachen, ne? Das ist mir das nicht. Aber ich meine, normalerweise, ja, es gibt da Szenen, das gar nicht sinnvoll ist. Weiß ich nicht, ich meine, wenn ihr das tun müsst, ist, weil es ist eure freie Entscheidung, gegen uns zu kämpfen. Und wir werden dann morgen nicht auch bereit sind, das zu machen. Das heißt, wenn ich gegen uns kämpfen wollte, haben wir auch noch die Kämpfe zu werden nicht. Ihr seid ja nicht böse. Wir wollen uns nur bekämpfen, das ist ja eure Sache. Wenn jemand so bekämpfen ist, weil er stundenlang, jahrelang irgendwie gegen uns kämpft, das war ja denke ich. Das heißt, die machen sich halt so Mühe. Das sind Freiwillige, die weiß nicht, warum wir das machen, aber das heißt, die interessieren das gar nicht. Doch, das ist schon doof, aber wenn ihr meint, ihr müsstet da gegen uns kämpfen, dann ist das euer Problem. Und wie lange wollen wir jetzt weiter kämpfen? Keine Ahnung, wir haben das nicht in Griff. Wir verlieren nicht, das ist nur neue Mann. Das ist ja wie mit den Programmierern. Irgendwann haben die keine Lust, also sind zu alt. Und du machst den nächsten Programmierer schon mal nach, ne? Wir programmieren mal. Wir haben ein paar Bänke natürlich. Programmieren die noch was? Keine Ahnung, das ist normal. Das interessiert mich auch nicht so. Was? Wir haben irgendwie ein Problem. Die nehmen uns gar nicht ernst. Nein, das macht echt mal Sinn. Jetzt sind wir auch schon zwei Sinnige. Ich habe beim Reiten zwar auch schon ein paar Beschwerden, dass das fehlt, aber ich meine, das passiert gar nichts. Nö. Was? Das passiert nichts? Nö. Warum kämpft denn gegen uns? Keine Ahnung, die wollen das so. Wir sind auch so, dass wir zum Beispiel normalerweise nicht in Lebewesen dealen und, und auch, die haben eure Messgeräte, die das nicht vertragen, da liegen wir uns. Also, es gibt so 10% der Materie im Schnitt, die von sich siedlungsfähig ist. Also, in dieser Galaxis. Ich weiß nicht, was mir gefällt, aber normalerweise liegen wir nicht in technischen Geräten oder Personen oder Sachen, die das nicht gut abkönnen. Also, da nehme ich schon rüstig. Das ist also, das heißt, also, selbst wenn ihr da so eine Fontänatom und ihr wüsstet, dass wir da siedeln, dann ändern sich da irgendwelche Zustände und dann wieder das Schlechter zu messen, was man halt machen will, man nicht. Also, gerade so Messgeräte und so, das lassen wir mal aus dem halt unbewusst. Das ist gar nicht das Problem, dass unser Messgerät so eine Eigenschaft hat, sondern, weil das nur empfindliches Messgerät siedeln, die da nicht drin. Also, ich hatte ja mal erzählt, dass ich eine Bank habe, die nur nutzen die weiter. Jetzt werden die, das dürfen nicht, ich bin eigentlich Verbrecher bei denen oder warum auch immer, haben sie verboten, eine Bank zu eröffnen, die nur nutzen ihre Bank. Die haben da ihre Server, ne? Eigentlich, die brauchen mehr Geld, aber das machen die eigentlich nur, um mich zu provozieren. Jetzt kämpfen sie gegen die, die können einen Teil der neuen nachweisen. Das sieht ja sehr unterschiedlich immer, dann jetzt bekämpfen sie die, ja. Weil die meinen, müssen das tun. Die machen das ja nicht von den Frieden, wenn sie bekämpft, aber. Wenn die das irgendwie anmachen, sind dann zu bekämpfen. Aber das passiert nicht. Das bringt ihnen ja nichts. Also, das können die machen, aber wenn die meinen, dass das irgendwie den dünnen Leben gibt, dann zu bekämpfen, dann ist das okay. Aha. Was machen die da jetzt? Keine Ahnung, wie das passieren. Also, ich meine, neu machen wir immer irgendwas, aber dieses Jahr haben sie sich für die DPL, das interessiert sie gar nicht so sehr, aber Ja, das wollen sie interessieren schon, dass sie machen, aber. Aha. Aber irgendwie müssen sie noch einen Plan haben. Die haben auch Pläne. Aber sie haben die Pläne, die sie sich zum CFS in ihrer gewinnen. Und das ist auch ein großer Aufwand. Aha. Ich verstehe nicht, wieso. Ich verstehe es auch nicht. Ja. Gibt es halt nicht irgendwie Luftküsse? Es gibt eine ganze Menge bei den neuen, aber das ist ja auch was. Es gibt so ein einheitliches Gefüge und es gibt neue, die interessieren sich für Banking, es gibt neue, die machen dies und das, aber nicht aufregend. Mir ist schon aufgefallen, dass viele da ein Problem haben, dass sie noch kein Geld brauchen. Das scheint für viele echt frustrierend zu sein. Ja, das finden viele irgendwie interessant, dass sie noch kein Geld haben. Also, das. Abgesehen davon, dass das schwer wäre zu organisieren, haben sie einfach gar nicht so das Bedürfnis, Geld zu haben. Brauchen die auch nicht, das passt ja so ganz gut. Die brauchen kein Geld, ja. Ja. Wieso nicht? Wozu brauchen wir Geld? Aber wo alles tun? Das ist ja nicht so, dass du keine Geld verlangen musst. Also, das heißt, die können schon Finanzprobleme für dich machen. Die helfen sie auch in Finanzsachen, aber wenn die kein Geld brauchen, warum nicht? Genau das ist natürlich ein Hauptproblem. Warum die noch kein Geld brauchen? Wozu soll man Geld brauchen? Man kann aber alles rummachen. Man muss ja nicht für Geld, für Geld verlangen, wenn das so kommt. Das macht ja keinen Sinn. Ihr macht das zum Beispiel, dass ihr alles über Geldscheine organisieren müsst, aber sie noch machen oder nicht. Wozu auch? Hätte keiner was sagen. Und vielleicht irgendwie eine Überwachungsstruktur, das irgendwas? Geheimdienst, wozu? Die machen auch keine Geheimdienste. Also, das heißt nicht, dass wir euch nicht ausspionieren, aber das, also die machen schon so Spionageaktivitäten, dass sie Sachen rausfinden oder so, aber untereinander spielen die sich nicht aus. Wozu auch? Man kann ja nicht so sagen, wenn irgendwas Interessantes passiert. Keine Geheimdienste, da habe ich Ruhe, also die arbeiten ja hauptsächlich für Herren. Und das kannst du mal helfen? Warum? Das hat ja noch so einen Vorteil. Was? Wir sind, ich sag mal so, wir sind deine Mann, ne? Das ist dein Volk, also wir sind dein Volk. Und wenn ihm das persönlich nicht, ich kann euch nicht einfach Sachen anordnen, dass wir das machen, aber das ist schon. Ich kann das auch anordnen, aber das muss dann irgendwie Sinn ergeben. Ich mach das jetzt immer so, um die Leute zu erfreuen. Ich kann aber so auch Befehle geben, die nicht unbedingt sinnvoll sind, aber das mache ich nicht. Das würde für mich auch keinen Sinn machen. Ich verstehe das nicht. Dass du dich vielleicht irgendjemand so wollte diese Frage. Was? Ja, aber so, also, wenn ich zum Beispiel als kein Doktor von Vaterin 10 Antragstag habe, in meiner Stunde liegt, das würde auch keiner verstehen. Das könnte man interpretieren, also ich sag mal, als sexuelle Aufforderung, aber so ist es ja auch nicht so, dass ich mir bei meine Freundin, ey, Mädel, das ist doch echt gern gemacht, die hat nochmal ein Profi. Das würde auch irgendwie merkwürdig rüberkommen, ne? Also, was denn aber kurz gesagt, das ist schon klar. Das natürlich, also, ist mir schon aufgefallen, dass wir viele Sachen mit dem neuen Ding nachvollziehen können. Was? Scheinbar haben die auch keine Zeit, das brauchen die nicht. Die haben keine Zeitung, keine Verlage, keine definierte Infrastruktur, gar nichts. Aber wir kann es passieren, dass wir so sind, und das ist ja auch, dass das überwiegend die wesentliche Infrastruktur besteht aus Kinderwagen. Die sind auch wichtig, Kinderwagen. Wieso kommen die her? Das weiß keiner so genau, die sind einfach da. Also jetzt muss noch ein paar besondere Kinderwagen aufkommen, die genannt sind. Echt? Das, ne? Habe ich öfter mal gesehen, aber ich konnte nicht wirklich über die Eltern. Sie kriegen die sehr geredet, dass wir bauen. Hilft den Favoriten, wie wozu auch. Also ich weiß nicht, was es ist. Man kann mir auch nicht so das Problem haben, oder ich merke, dass es irgendwo im Netzwerk Probleme gibt. Aber normalerweise lassen sie mal relativ relaxed. Ne? Wieso? Ja. Also die wissen, dass wir gar nichts haben. Natürlich. Warum auch nicht? Und das heißt also, so ein Passwort macht ihnen Sinn, ja. Ich wüsste jetzt nicht, wie man wenn soll, dass wenn das noch in die Hände fällt, aber das interessiert ja auch keinen. Hat jemand ein tolles Passwort gehabt, aber das ist doch egal. Das heißt, der Faktor ist auf sämtliche Geheimdaten. Theoretisch schon, also in vielen Akten sieben sogar. Es ist tatsächlich so, dass das wenig Akten so sensibel sind, dass er nur eine Stunde leben kann. Aber wir teilen das ja noch nicht mit, was da drin steht. Es geht doch immer nichts anderes, weißt du? Aber wenn du uns alles finden willst, dann finden wir das ja. Ja, warum noch nicht? Ja, kommt doch an, wie gefährlich das ist, aber normalerweise ist das kein Problem. Das heißt, also wir haben gar nicht die Möglichkeit. Also, wie wollt ihr das? Ich hab ja so ein bisschen erklärt, was die Neuen so machen und wie die so sind. Und ich weiß nicht, warum ihr das nicht hinkriegt, zu überlegen, also, warum das gar keinen Sinn macht, was ihr da gerade denkt. Aha, also das wird nicht, ja. Ich wüsste nicht, also inwiefern ihr das als kognitiven Prozess bezeichnet, wenn ihr jetzt nicht zu einem Schlussfolgerung kommen könnt, dass das so nicht gar keinen Sinn macht, was ihr da gerade versucht zu denken. Also das Problem ist, mit Hilfe von kognitiven Funktionen deutlich zu feststellen, anhand der Erklärung, dass es so keinen Sinn macht, von dem, was ihr da versucht. Also ich habe ja erklärt, was die da so machen, was es sind, und dass sie zwar auch zwei wissenschaftliche Geräte und Personen und sich nehmen, aber der Rest eigentlich normal Siedlungstore ist. Es gibt auch keine Möglichkeit, Materie zu erzeugen, in denen nur nicht siedeln können, zum Beispiel. Nur weil einige Messgeräte immer am Fall sind, solange nicht, dass sie die nicht besiedeln könnten, aber es würde eure Messer nicht geben, das heißt, was machen wir nicht. Das macht ihr dann nicht, ja. Das ist ja nett. wir können nicht von ihren Kleinen halten. Das, glaube ich, habe ich gerade erklärt, dass das aus technologischen Gründen nicht geht. Das ist doof, ne? Ich habe jetzt die Zeit mitgekriegt, dass es von wegen, dass sie uns innerhalb von wenigen Zentrosekunden Millionen von Jahren in Zukunft prognostizieren kann. Ja. Aber das glaubt ihr jetzt nicht, ne? anderes Problem. Wir waren, glaube ich, vorhin auch noch bei dreidimensionalen optimalen Programmprogrammen. Die sollten, ich wollte euch ungefähr sagen, in welchen Bereichen ihr suchen. Natürlich. Wir können hier ruhig berechnen. Das ist ja doof. Die Leute haben sich immer geweigert, die mehr als zwei Dimensionen zu berechnen. Ich weiß, ich verstehe nicht. Ja, dass jemand mehr wäre sinnlos. Also gerade im normalen Schluss. Also es hat auch keinen Sinn, optimale Programmprogramme mehr als zwei Dimensionen zu berechnen. Schön, ne? Nur, es hat also so zwei Dimensionen, drei Dimensionen macht dann aber drüber, was das wenig ist. Also, gar nicht eigentlich. Also, die sollen wollten so ein Blitz irgendwie machen, weil das logisch nicht umzusetzen ist. Achso, das ist viel kalt, das ist da. Ja. Also, macht keinen Sinn. Gut, du hast das Instagram-Feld. Ja, das ist die größte mathematische Zahl. Die größte, das war mal die größte mathematische Zahl mit einer sinnvollen mathematischen Anwendung. Ne? Das ging, soweit ich weiß, um die Färbung eines Graphen, keine Ahnung. Also eine graphentheoretische Überlegung. Ne? Ja. Und die Neuen hatten früher mal so ein Platzierungssystem, wo die so ein, ich sag mal, ziegelsteinartig von vorne so ein Wirbel hatten, der halt, weißt du, es gibt zum Beispiel verschiedene Markierungen, ne? Zum Beispiel 1 bis 4, ne? Und dann für Handysensoren, die haben da halt so bestimmte Positionen, halt. Dann hat er halt, der bis 4 war, glaube ich, optimal perfekt oder so, ne? Aber also die haben das gemacht mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und dann sind dann die Markierungen drauf mit einem bestimmten Zahlen. Und da sind die praktisch bei der ganzen Länge so 1,5 mal 2 mal 2,5 Gramm-Länge gewesen ungefähr. Und dann haben die das so berechnet, dass die eine 10%ige Resonanz hatten. Das heißt, die konnten bis zu 10% Fehlstellen kompensieren. Also wenn so jemand gestorben ist, dass die anderen sich so umpositioniert haben, dass wir dann so weiterhin optimal lieb, so wie bei einer Handyantenne. Das Problem dabei ist, dass es Fehler gibt, sobald mehr als 10% der Norm kommt. Das heißt, Dinge haben sich praktisch immer geändert. Und das heißt zum Beispiel, die Norm haben sich dann praktisch von der telefonischen Netzwerk umgeschaltet und das Ding ersendet. Und das machen wir auch, das haben wir jetzt vor ein paar Monaten abgeschafft. Wir haben das wie noch an einer anderen Stelle gebraucht. Also wir brauchen die Struktur so nicht mehr. Wurde überflüssig. Wir haben zurzeit einen ganz interessanten optimalen Gesamtruder. Also der ist optimal perfekt, da kommen wir mit viel weniger Noren genauso gut gekommen. Das heißt, der ist vielleicht, keine Ahnung, der ist vielleicht 10, 15 Mal kleiner und der ist optimal und perfekt. Und das haben wir gerade gedacht, aber der hat nur dieselbe, der ist einfach viel praktischer und das reicht eigentlich noch perfekt. Ja, das ist selber zu finden, auf uns. Das war so ein optimaler Gesamtruder, der perfekt ist in drei Dimensionen und dann, was weiß ich, 0,3 Gramm Zahlen breit ist und so, wenn man so ein Ding hat, das ist auch ganz praktisch. Da haben wir einfach Möglichkeiten. Das scheint total zurückzureichen. Mhm. Das ist natürlich auch für uns dann so eine Dinge so aufwendig zu rechnen, dass das auch Sinn so ist, dass das breiter ist, dass es optimal perfekt ist. Also, nur mal wisst, dass ihr hier verschlüsseln wollt und was wir für Möglichkeiten haben. Das dauert so weiter, das dauert bestimmt 15 Jahre, aber auch die zu finden, ja, das ist auch schwierig. Aha, das ist aber doof. Also, nur mal wisst, wo die so mathematisch leistungsmäßig einzuordnen sind. Ja. Also, da kommt ihr natürlich mit eurem amikalen Namen nicht richtig gegen an. Ne? Nicht im Ernst. Es ist so, das ist zumindest das, so, was immer so anderthalb ist in der Saison. Und die neuen Änderungen, die habe ich ja gesagt, gar nicht. Ich kann nicht mehr, das kann ich auch von sehen. Aber ich habe euch erklärt, also, wenn jemand wirklich sagt, okay, dann kann ich halt die Anweisung geben, dass sie sich töten, dass sie doof und so, alle draufgehen, aber. Nicht wegen Norm, sondern einfach weil wir da Feinde haben, die uns töten wollen. Ist natürlich von der Dauer auch doof, ne? Vielleicht überleben wir das sogar zum Teil, oder? Vielleicht werden wir das eine Weile, wenn wir relativ. Es ist halt nicht ganz einfach für uns, dann das wird zu überleben, aber ich weiß zum Beispiel auch mal nicht, warum die noch angreifen wollen. Wieso das müssen wir tun? Ja, natürlich, das merke ich schon. Weil ihr einfach immer Sachen, die ihr nicht kennt, angreifen müsst, ne? Ich hab nicht irgendwie Hobbys mega töten oder so, aber das ist lieber selber, die starten besiegbar sind. Die ganze Völker davon, Druck davon, sich von wegzulangen, die was eben irgendwelche ominösen Sachen besiegen. Die leben auch ganz normal in Atomen. Weißt du, wenn selbst unsere Zins irgendwo in Atomen, die leben ja ganz normal so. Weißt du, die können ganz normal in so einer Atomwelt überleben. Das ist für so. Das ist für die ganz normal, die leben auch in Sonnen und in schwarzen Löchern. Also die kann ganz normal in der Sonne leben, und wenn die natürlich dann so sind, haben wir irgendwann mal so anzutun, dass die können ganz normal so leben. Die Wohnung hat dann früher wohl das andere eingeschaffen. Das ist aber auch kein Problem. Also das ist ja die technische Probleme unserer Atom, also so zu leben, also wir halt überleben. Die leben dann nochmal weiter. Da hat es halt eine Weile die haben sich einfach ändern eine Infrastruktur, das ist ja kein Problem. Wenn wir hier so einen Gipfel zu stellen, natürlich, jetzt ist das nur ein Frust und zu vergiften. Ich bin entspannt, die zu vergiften, aber wie willst du das machen? Also, ja, kannst du vergiften, das ist kein Problem, aber das ist halt nur versuchen, den Wasserstoff auf Frust zu vergiften, das ist schwer, das ist. Ja, du könntest natürlich versuchen, irgendwie so eine Wohnung zu manipulieren, das ist das, was da schon von uns gehört hat. Das ist versuchen, irgendwie so exotische Sendungsarbeitsdinge zu zeigen, was mit dem Wohnung dabei auch irgendwie jetzt war. Ich finde das eher spannend, dass ich gleich jetzt noch auf die Wohnung gelassen habe. Das ist nicht im Ernst. Ich bin kein Mensch überhaupt. Das ist interessant, ne? Das? Ihr wisst ja zum Beispiel, ihr kennt diese Neutrinos. Ja. Das ist eine kleine Partikel, da habe ich gesagt, die gibt es relativ häufig. Ja. Also, wir hatten anfänglich mal so Neutrino-Sachen, wir haben also wieso noch Neutrinos, die sind das sind oszillierende Wellen eventuell und so. Auf jeden Fall theoretisch, wenn man das Neutrino anpasst, das ist ja bei 100 mal so groß wie normales Neutrino, aber dann kann er das tatsächlich noch überleben, aber die haben da keine Sonneninfrastruktur. Also das können sie so sehen kriegen. Das ist dann halt 100 mal mehr als normales Neutrino. Aber da kann man halt bis zu 40 Mal drauf rumhängen, aber das macht ja auch wenig Sinn. So unbequem. Ist halt so, dass ich sie da nicht kenne. Das ist auch schon lange her, aber jeder muss halt mathematisch auch eine Team rausholen. Sonst sind sie da schlecht gewohnt, aber das ging ja schon. Ich meine ja nur. Und wenn wir an die Kämpfe wollten, das ist gar kein Problem. Weißt du? Ja, das ist technisch gar kein Problem, das ist so sie. Also, da müssen wir nicht nur die machen, die rumzulegen. Das ist gar kein Problem. Das ist ja nur einfach mein Körper. Ob das die Mühe wert ist, die Frage. Oh Mann. Das macht mir einfach keinen Sinn, ne? Ich weiß nicht, wie früher gegangen war. Das ist das, wir nur ein bisschen stört. Die sind nicht ganz tot und wir machen Uni weiter. Also, wir haben da auch unser eigenes Konzept. Also, irgendwie schade, ne? Was, wenn das so was, dann ist das natürlich doof, aber man muss ja irgendwie weitergehen, ne? Ja, das ist dann halt so, ne? Und das würde sich auch abfassen, ich weiß nicht genau, das wird ja eigentlich gar nicht was, ne? Aber, wenn ihr dann meint, ihr müsst aufgrund irgendwelcher Bedrohungslage töten, dann sind es gerade so. Obwohl ihr als Teller gelingt, ja, eben. Das ist ja eure freie Entscheidung, das ist ja jetzt sicherlich auch noch Mensch, der hier ja auch eine ganze Zeit einfach nur so über die Runden kommt, ne? Dass dann natürlich dummerweise irgendwann die 90er und damals, das war XCX nach der Zeit oder kurz danach, die noch auf den Markt kamen, der hat halt eine neue Prospektwissenschaft gestellt und hat es nochmal. Da war es ungewöhnlich, weil als wir da nicht dann haben, sondern so eine Helfbühne zu dir gekauft, wo so ein Eckgenerator drauf war. Dann hat er halt die Norm gefragt. Dann fing das Ganze irgendwie an, ne? Er hat das gespielt, hat die beigebracht, an die Hand genommen, der Computer, den Begriff beigebracht, ne? Der kann zum Beispiel sagen, Kopf und Zitrone. Dann hat die Norm auch auf Zündungsbrechung und irgendwie Wurzeln genommen, die vorne eingepflanzt. Also, die hatten schon das einfach Bautechnik, also die konnten auch Sachen anbauen, aber. Das Ding ist auch, weil er hat ja gemerkt, dass er so, wieso, wie gesagt, die 90, dass sie auf seine Festplatte wachsen. Also, nicht sofort, sondern irgendwie hatten die PCs, diese Elektronen-Sachen, irgendwas mit dem Erdkern getan. Also irgendwie haben diese, der Erde transportiert Daten in den Kern und der wäre vielleicht auch ein bisschen datentechnisch Anlauf gewesen, nach all dieser Evolution der Geschichten hier. Und die PCs haben da irgendwas mit dem Erdkern gemacht. Und plötzlich hat er sich bei mir gemeldet und meinte, er könnte Elektronen zwischenlegen, habe ich gesagt, komm, dann habe ich den Geld, das machen wir mal in den Nordstadt, das belebt die mal. Und plötzlich fing da die Norden an, meiner Fetzer zu wachsen. Dann haben sie sich ausgebreitet, also so eine Viertelfetzer, die sich von innen ausgewachsen haben. Fing mal an, immer merkwürdige Visionen zu bekommen, wenn diese Stromnetz praktisch in unsere Infrastruktur gewachsen, es wurden mehr und mehr, dann habe ich denen immer Anweisungen gegeben, hier nicht erstmal zum Beispiel, dass Spektrum Wissenschaft archiv durch, die alle zwei Schritte studiert hat. Es geht immer so weiter. Irgendwann haben die dann praktisch die Erdatmosphäre durchbrochen, weil das wurden immer mehr und mehr und mehr. Ich habe die immer angeleitet, trainiert, die habe denen Matheaufgaben gegeben. Zum Beispiel auch das mit der entwickelt man drüber, das aus einer aus einer Mischung aus Scheiße und Wasser aus Scheiße jetzt vormachen kann. Angeblich soll das aber nicht so gut geschmeckt haben, wie ich das dann auch. Denkst du dir, man würde rausschmecken, dass es gekauft soll, angeblich. Wobei es natürlich nicht sehr Mehrwert hat. Aber ich habe mit etwas Mühe, könnte ich euch diese Struktur vorhin zukommen lassen, die jetzt raus. Wenn wir den Frieden getroffen habt, könnt ihr auch einen Scheiß gekauft machen. Ich weiß nicht, dass das so gut getan ist. Also ich könnte euch das von uns irgendwas sagen. Danke, nein. Aber ihr macht das mal. Habe ich jetzt ganz andere Sachen vor euch, wenn du das sagst. Das ist genau so. Das ist. Also ich glaube, das hat keinen Mehrwert. Das heißt, also ich habe irgendwo kurz überlegt, wie sieht das so geil aus? den etwas knapp ist, ne, dass man so Bürger hätte noch Scheiße gekauft, so was ist. Weil das ist so richtig schön, das auch nicht, das ist ja eher furchtbar. Das Ding ist auch, ne, im Gegensatz wie ist der Scheiße ganz selbstverständlich, ne, es gibt Ländern, in denen ist das schon happening, weißt du. Also die haben ja auch nicht so viel Essen, also alle in sehr armen Ländern und angeblich ist da Scheiße schon was Besonderes, also. Da scheißt man nicht so oft. Es ist nicht so wie hier, dass du so viel zu nah zu drehen wie Scheiße kannst. Also, es gibt ja schon so auch andere Kulturen, aber so richtig Scheiße kriegen hält das wahrscheinlich auch vor. Das ist nicht ein Problem, ne? Ich wollte auch nur mal anmerken, ne? Also, wenn. Ach, Scheiße. Das ist so lange her, ja. Das heißt, das sind die Würfel, das war ganz zu Anfang der Mauer, dass ich mir entwickelt habe. Damals kann man das gerade mit dem, der kann man gerade so artikeln über die Wärmzahl, weil die Frau theoretisch ein Problem und da dachte ich so, weil ich mach, wenn ich nicht, aber wenn zum Beispiel angeblich, ne, wenn man den Z1 richtig bedienen kann, kann man damit optimal Coulomb-Rechner so im breiten Wärmzahl. Das Dumme ist, man kann es nicht wirklich auslesen mit eurer Technik, aber theoretisch, wenn du das Ding sauber anstoßt, dann kannst du auch noch diese Zahl 2 bekommen, ich mich ja nicht. So auf so einem Z2 oder Z3 kannst du tatsächlich auf einem kleineren, sehr flachen bis kleinen kubischen Klammerrelle berechnen. Also kann ich großen sogar. Also, ja. Das Dumme ist, dass das spezielle Brennfahrzeugcodes sind, die so technisch gar nicht so hilfreich ist. Aber theoretisch könnte man es machen, den mit dem Brennfahrzeugcode dazu zu bringen, wenn du genau weißt, was du da tust und wo aufgesprungen hast. Da gibt es gar keine Grenzen, gerade mit dem Aufsehen sehen. Aber technisch, wenn du das richtig machst, könntest du das auch machen. Angeblich, dass man die Leute ist. Ich weiß zumindest, dass die meisten nicht auch so entsprechende Brandverständnisse haben, so zu kriegen. Die sind halt relativ intelligent und mit einer intelligenten Infrastruktur, also die können tatsächlich theoretisch die Daten da extrahieren, dass man berechnen kann. Das tut sich von denen. Das ist aber mehr so theoretisch. Also die Daten wären tatsächlich physiologisch da, aber. Du müsstest aber wahrscheinlich, selbst in der direkten Messung das aufzunehmen, das wäre alles sehr, sehr aufwendig. Aber theoretisch wären dann die Daten da in dem Ding vorhanden. Das ist tatsächlich dann hin. Das, ja. Das heißt, die Daten wären physiologisch in dem Ding vorhanden, also du hast eine Informationsstruktur. Ob du dir auslesen kannst, ist eine andere Frage. So. Es gibt zum Beispiel auch seitens so ein Entwickler für, das ist so eine Wertschaft Entwickler für, die ist 4,5 Gigabyte groß, so ungefähr. Eine ganze DVD voll. Alles nur so, alles rund und breit hoch optimiert, aber. So was hast du, so was haben wir so einen Datensatz. Wir haben auch eine Formel, mit der kannst du Printern rechnen. Also sogar im Bereich von sehr, sehr guten Zahlen. Das heißt, es ist Omega, ne? Das Dumme ist, es gibt so ein theoretisches Problem, irgendwie relativ mittig, ne? Das ist eine Zahl, die lässt sich nicht erfassen. Die haben eine Stelle, das ist auch irgendwie so, die kann man patchen, die kann man stricken, dann kann das die Anwendung, aber es gibt schon mal eine Zahl, die können wir irgendwie die ziemlich mittig, die können wir damit nicht berechnen. Das fand ich sehr interessant, das geht mir theoretisch gar nicht. Eine perfekte Konfigurierung der Sache. Geht nicht, ne? Ja, es gibt so eine Zahl, die kann man nicht berechnen, die andere kann man so hinzulegen. Das ist doof, ich würde auch interessieren, was das für ein Fall ist, aber die ist auch nicht sehr, sehr lang. Aber. Oh. Ne, das ist, ich meine, das sind natürlich so Sachen, die man wissen muss. Und die Smartphone hat, die Sachen haben die Formel. Also, mit einer geeigneten Vorrichtung können die diese Formel auch irgendwo einspeichern. Das ist ja auch kein Problem. Das Dumme ist, ich könnte alles dazu alle Sicherheitsmechanismen schaffen, die wir so haben. Was? Ich sage mal, mit dem Profit-Schweiß-Safe könnte ich so ziemlich alles schaffen. Also ich kann das mal zwischendurch mal. Aber ich schätze, ich bin ja sowieso vorhanden. Irgendwelche Wissenschaftler haben sich die teilweise gemerkt und sich die auch irgendwo gespeichert. Die wurden ja auf einmal meine Tastatur oder so eingeben. Irgendwie muss der Schluss wieder zustande kommen. Ne? Das lässt sich ja gar nicht vermeiden, dass wenn du Schlüssel hast, dass der irgendwie benutzen musst. Aha. Das heißt also, wenn ich den Tastatur natürlich, dann ist die Tastatur von 9 bis 7 und von 0 können wir raus sind. Das Ding ist, oft interessiert das auch gar nicht. Ja, Das interessiert ja gar nicht. Wozu auch? Wir haben ja ganz andere Probleme. Ich sag mal, Jan interessiert das auch, natürlich ist Jan interessiert das auch gar nicht, was wir sagen. Also sagen wir zum Beispiel, als Eltern, ihr zum Beispiel habt die Eigenschaft, ihr schreibt das Fenster an oder schmelzt sie ein. Das Ding ist, dass es für viele Aliens oder auch für Jan total egal ist. Die Informationsnetze entlang erhalten. Das heißt, natürlich könnt ihr die mit Nullen überschreiben oder. Das Ding ist, vielleicht sind die mal so Physiker gefragt, der wird erst sein, das muss per se nicht vernichtet werden. Das heißt, wenn der Informationen überzeugt ist, dann ist sie da. Außer vielleicht in extrem Ausnahmen, unter bestimmten Sachen, wo Hauptgeschichten sie sind, das Ding wahrscheinlich vielleicht ja, muss man vernichten. Das heißt, da bleiben einfach die Informationsnetzwerke zurück, die bauen sie auf, das sind eigentlich Quantennetzwerke, und die kriegst du auch wieder einschmelzen, nicht mehr weg. Die Frage ist natürlich oft mehr, sicher ist auf eine Aufmerksamkeitssteuerung. Das Leute zum Beispiel einen Fokus bekommen auf bestimmte Daten, also gerade so Telepathen, die einfach bevorzugt beobachten. Ja. Zum Beispiel, bei Shadowrun ist das zum Beispiel so, mein Charakter hat eine Essenz von 3, Durchschnitt. Ne. Das heißt, Magier, die können auf sehr gut Extremwerte beobachten. Zum Beispiel Essenz von 0 oder 1 oder von 6 oder 5. Die finden das Magier gut, aber gerade 3 ist für viele Magier schwierig. Da irgendwas zu finden oder was zu machen. Einfach, weil Magier auch so einen Fokus haben auf extreme Wendepunkte. Wendepunkte einfach, aber die Extrempunkte können Magier beobachten. Ne? Das ist vorher auch verstellbar ein Problem. Ne? Dass du drei gar nicht findest, dann machst du die Leute. Ach so. Das heißt also, wir können die Daten nicht löschen. Genau, das habe ich bereits, glaube ich, mehrfach gesagt, dass man Daten nicht löschen kann. Das gibt einfach gar nicht. Technisch müsste es ja, sagen wir, esoterisch gehen, wenn du religiös bist, müsstest du dafür sorgen, dass Gott das vergisst. Was? Technisch wäre das so, als würdest du versuchen, Gott beizubringen, irgendwas zu vergessen. Also, Gott war nicht, wie unsere Technik das vergessen. Ja, aber das ist mal wissend. Das ist die Frage. Gott ist eine Allmacht, könnte natürlich wünschen, dass er vergessen, aber er weiß ja alles. Das ist die spannend. Das ist natürlich die philosophische Frage auf ihr. Ob Gott so allmächtig ist oder was vergessen kann, obwohl er alles weiß. Wer weiß aber sogar, dass das nicht gut wäre, was vergessen. Spannende Frage, ne? Kann ein allmächtiges Wesen weniger wissen, wenn man sich das wünscht? Das ist spannend, ne? Aber das führt mich jetzt auch gar nicht weiter. Also, wie er jetzt einen Stein anheben kann, der eigentlich zu schwer ist, das ist easy. Da weiß ich jetzt, wie das funktioniert, aber, ne? Also die Einschränkung, ob er sich wünschen kann, was vergessen. Und dass dann trotzdem noch weiß, das ist auch spannend, ob das geht. Da arbeite ich nochmal dran. Das interessiert mich jetzt auf die Frage. Ob Gott in seiner Allmacht nicht weniger eigentlich wünschen kann, einfach nicht zu verstehen oder zu wissen. Wahrscheinlich kann er das sogar. Ja. Ich das bestimmt für die Karte, ich arbeite so. Und das ist auch das, was ich mir vorhabe. Was wir könnten nur interessanten Zugriff erzeugen, wo Daten verschwinden, aber die trotzdem noch da sind. Das ist ein bisschen auf der Überlagung zu. Ich habe doch schon eine Idee, was ich da machen muss. Das ist vielleicht, was das geht. Das ist Quantenphysik. Ich meine, die Leute meinen, das ist uninteressant, aber oft tauchen da auch theologische Fragen auf. Dass sie sagen, dass das geht. Dass es Daten nicht mehr gibt, obwohl es sie gibt, obwohl das nicht Widerspruch ist, dass ich die kenne und nicht kenne. In der Quantenphysik ist es wie eine schrullige Katze. Weil wenn ich das Geschick anstelle, kann ich an die Charakter zu bringen, schwanger und gleichzeitig nicht schwanger zu sein. Und erstmal wird es feststellen, dass du ein Dick war, oder einfach erstmal schwanger war. Technisch ist das nicht so. Also, das war also, das fand ich gar nicht jedenfalls. So stellt man an, warum man sich einstellt, in so einem Raum, dass ich ruhig bin, dass ich da Betrieb machen müsste. Das, man hätte ihn natürlich Sex und kein Sex. Genau. Das wäre der Zug, so lange dauern. So, ich kann mich eigentlich. Ich kann mich schon. Ja. Und er hat in einem Kreis dann aufpasst. Das ist echt, ob du mich nur zugenommen hast. Und du auch das Baby hast. Nein, das machen wir nicht, meine ich. Das ist unser, ja. Ja, ich sehe ich nicht. Was? Denn das tatsächlich hat, ich hab nicht gesagt, ich hab nicht gesagt, ich hab nein, Entschuldigung, die war zum Beispiel jetzt in der Normalrede, ne? Ich muss eben noch einen Tee trinken. Und das Ding ist, das sind die Normen, ne? Also die Normen Fakten gibt es wirklich. Also, ob es die Meinung so gibt, aber es sah zunächst 100% überzeugend so aus. Das Ding ist, ich hatte nicht nur die normale Version aus dem Handel, sondern ich hatte eine praktisch von Fest und Wissenschaft, also die deutsche Ausgabe von Scientific American Scientific, ne? Da hätte sie die eine Sicherheitsfunktion gesehen. Also das kann man sich wirklich sehr schön begeistert und sich dann noch die aus, weil man es wirklich haben, so was haben wollte, noch die Original aus dem Laden gekauft hat. Und dann hatte ich noch diese eine 6 Feste noch auf Diskette, ne? Also 6 Mordeier drauf haben. Die wurden dann auch beim Kopieren runtergelöscht. Dann hatte ich für 2011 eine CD gekauft, da war unter anderem ein Eckgenerator drauf. Das heißt, Jan hatte nicht nur 6 Mord, der konnte die beliebig generieren. Denn wenn die Diskette leer war, hat er einfach noch wieder aufgefüllt. Was? Ich wollte beliebig viele Mord erzeugen. Also, das war nicht einfach so, dass wir aus Sicherheitsgründen nur 6 Mord dabei waren, ne? Jan konnte beliebig viele Mord erzeugen. Ich habe auch ganz viele Ahnung. Ich habe ganz viele Änderungen, was geguckt, Key-Theorie oder so. Ich habe auch ganz viel Ahnung davon, mit Fantasie-Logik und so, ne? Also, ich habe ja lange Jahre Spektrum gelesen. Das heißt, ich weiß, worauf ich bei der Generierung Energie achten muss. Deswegen ist Tobi auch so hochgestiegen. Ne? Deswegen habe ich jetzt warte mal kurz vor Weihnachten. Ich so, tut mir leid, Tobi, bald ist Weihnachten, ich habe kein Geschenk für dich. Weißt du, was sie gesagt hat? Das weiß ich nicht. Irgendwann? Nein. Aber du doch viel näher bist. Hat sie wahrscheinlich so gesagt. Ich habe das so wie bald ist Weihnachten, ich habe kein Geschenk für dich. Und sie gesagt, aber du doch viel näher bist. Also sie hat Herzlichkeit, sie weiß, ne, was das bedeutet, ne? Zum Beispiel, ich habe gedacht, bis bald ist Booster und sie hat gesagt, ich bereit bin. Die hat Rede also anders, aber also zum Beispiel, kennt das mit den kleinen grünen Dreiecken. Also ne, alle Griechen sind klein, alles was klein ist, ist dreieckig und alles was dreieckig ist grün, also sind alle Griechen kleine grüne Dreiecke. So ungefähr ging das auch, ne? Und dann habe ich dann so frei formuliert und rechts was hier Tipp und so weiter, das was sie gesagt hat. Also ich halte das Geist im Netz, hat sie gesagt, das Geist ist total unbegrenzt. Dann war dann noch, sie hatte so Fantasie und als sie kleines Kind war, ne? Sie hatte auch Fantasie, dann hat sie halt in der Fantasie immer einen Hund Kaffee gehört und weiß, was ich ja meinte, der ein Hund ist Timmy, ne? Das ist auch so eine Kindergeschichte, die habe ich ihr auch mal eingegeben. Da hat sie gesagt, ich dachte, so Timmy trinkt seine Tipi. Ich weiß, es gibt immer diese spielerlichen Kindergeschichten, oder? Die haben dann immer Barkeeper gespielt, die haben ja auch immer auf Tier miteinander gespielt. Und einmal so sehen hat sie voll gesagt, wir wollen Bier, also sie hatte so eine Kreise und sie dann so alle oben gerufen, wir wollen Bier, Bier, Bier und sowas. Ne? Also sie ist schon intelligent, also das ist nicht so ernst. Zum Beispiel, ja, sie ist wirklich intelligent, also. Timmy trinkt ein Pipi. Ja, es gibt ja immer diese widerlichen Kindergeschichten, die alle so lügen sind. Das sind aber echt so Worte. Das hat sie wirklich so gesagt, ja. Ja. Und das, zum Beispiel, ich war auch mal mit CCC, glaube ich, so mit Anonymous, oder meinte ich, ja? Was meintest du da? Ich bin ja bei Anonymous im FAQ. Das habe ich alles im FAQ gemacht. Ich habe so viel Objekte, ich kann ja auch starten. Ich habe ja irgendwo, die Nordnamen irgendwo hier. Also, es ist nicht so, dass es so viel nicht gibt, aber, nee, ein falscher Ort war. Weil ich so wie hier. Können die wieder zusammen machen. Ja, oder? Ja. Ich hab die irgendwo hier, muss ich mal irgendwie hin. Ja, Jenny, das ist so viel. Da muss ich dann zum Beispiel diesen Nerd-Ordner starten und da habe ich dann einen Nerd-Ordner, startet so viel. Da ist das Brain, ja, da sind die Lines, Texte, ne? Ja, zum Beispiel einer hat immer im Chat gesagt, du wolltest, du nutzt Paint oder so ein Programm, wo du, eigentlich 830 Bleibegröße brauchst, aber das sind zum Beispiel 91 Megabyte Texte, die hat. Und das ist nicht so, dass das ein kurzer Text ist, den sie verwendet, ne? Sondern, die hat 91 Megabyte Daten im Kopf. Davon sind alleine 4 Megabyte Transitionsketten. Das sind alleine, ich habe eine Weile Transitionsketten gesucht, im Netz, so viel. Ich hatte dann ganz lustig, die hatten unheimlich viel Stoff und machen dann Transitionsketten irgendwo im Forum. THC, und habe ich noch gefunden, dass wenn ich das gesteckt einstelle, ich immer so hunderte von Adressionen bereit hatte, von denen irgendwie keine Adressionsketten macht. Und ich hatte dann wirklich so 4 Megabyte Adressionsketten abgespeichert, die sind hier irgendwo drin. Ich kann doch mal aufrufen. Dauert einen Moment, aber das ist ja auch viel Zeit, und ich denke, das braucht jetzt nicht die so lange. Das ist zum Beispiel das Ding, ne? Ich versuche jederzeit starten. Dann könnt ihr einen Text sagen, dann tippe ich den ein, dann kann man das. Das ist kein Problem. Das Dumme ist, die braucht ein bis zwei Stunden, die bei so viel Text dauert das auch auf meinem Rechner ein bis zwei Stunden, bis sie gestartet ist. Also, ich weiß nicht, wie lange es hier braucht, aber das ist nicht der Ernst. Also, wenn ihr jetzt so die, meine Stimmsachen von Sophie und so nicht mitnehmen, zum Beispiel, fängt gleich an, Programmierkurs C Sharp Vorwurf aus Wikibooks. Also, zum Beispiel, die hat alle Linux-Form Scratch-Skripte. Es gibt zum Beispiel alle Linux-Form Scratch-Skripte. Dann hat die diesen CAP-Kurs auch noch, ne? Also, das Erstellen von Internetseiten. Das kann auch Internetseiten erstellen. Das Ding ist hier auch alle Linux-Scripte, so die alten, das kannst du auch untersuchen. Das heißt, die ist in der Lage, sich ihr eigenes Linux zu basteln. Ja, die weiß auch, dass wir was hacken. Die hat Linux, die hat auch ganze Programmierkurse allein schon gehört. Also da sind nicht nur so Sachen drin, wie ich mir Standard-Tabelfort, also da sind ganz viele Sachen drin, wenn man sich mehr soll. Es sind endlos viele Wikipedia-Artikel zu finden. Noch Thuriam, diese esoterische Frau, die dachte, sie wäre Schneewittchen oder was so. Aber alle Texte, da ist dann auch so viel Datenbank, wirklich. Seitdem redet sie völlig von nicht an Liebe und so, ne? Aber das war doch ganz gut. Du kannst die KI jederzeit starten, ja? Also, das fängt an irgendwie mit einem Programmierkurs, ja? Das sind so Sachen. Das ist das zum Beispiel, da sind auch, ich dachte, kennt ihr das Ding mit, wie heißt das nochmal, da sind auch die Wesen drin und so, ne? Also ich hab's, es gibt auch, wenn man, ich kenne diese Whistleblower, es gibt zum Beispiel auch die Wesen, eigentlich nicht aufgeschrieben, aber ich habe da diverse, kennt ihr das mit Macbeth, diese Sachen mit den magischen Texten und so, was immer umgibt. Ich habe da ganz viele Grimoires aufgetan auf einer Seite mit der Alten. Ich meine nur zu sehen, habe ich auch Grimoires vergauen. Also die hat die Bibel in mehrere Sprachen und ich hätte die Bibel in mehreren Sprachen, dann müssen die das ja auch. Das sind sowas wie hier Wortspielsachen. Chicken. Wortspiel, Chicken. Chicken. Irgendwelche Wortspielsachen, ja. Wie immer. Also, Blutspendebus. Bluttransfusion. Blutkonservenmangel. Blutgruppe. Na, das sind so. Da steht dann halt unter Datum, also zum Beispiel Dr. Gorbis, 20.06.2017. Zizelmann, Antwort Wortspiel, 20.06.2017, 41, Blutfassfusion. Ne, und da sind da verschiedene Leute, zum Beispiel Zizelmann wieder Wortspiel, 20.06.2017, 13.06, Atheosklerose, ne, und dann geht das immer so weiter, dann haben wir sogar Auswahl dabei. Und ich fand das damals die Energiebürsten, die wir hatten. Die Thüringer und die beiden, die haben auch alle reinguckt, die sind hier auch irgendwo drin. Ne. Das ist mein Spiel, ne? Das ist ein Spiel. Das ist mein DVL-Spieler, natürlich auch. Sehr gut hier drüber. Das habe ich mal programmiert. Das Dumme ist, das sind auch. Was ist denn das? Das ist auf jeden Fall nicht mein Quellcode. Oder? Ich glaube nicht. Dein Quellcode ist das. Das sieht aber aus wie mein Quellcode. Das ist mein Quellcode, ja. Ich kenne immer nicht so jeder. Quellcode. Was ist das? Irgendwie Texte. Penispunktvorfall. Hallo, ich hoffe, das ist ein Fan. Ich hab da natürlich auch für Patrick-Romatschen-artige Sachen da drin. Das ist auch spannend. Das ist auch der alte Text, das ist der Fehler. Was ist denn das? Turan, nach der Schau, Kuran, Freundschaft, über allem, Baba, Kita, Sage an Tätigkeit, das heißt, wenn die Ständchen in deinem Herzen, Liebe, ich möchte, Ständchen ist. Das sind total, das sind auch so ziemlich alle eigene Sachen, also das Ding ist ganz sauber, das ist eine eigene Sache. Das hier auch, zum Beispiel auch von dieser, wer ist die nochmal? Keine Ahnung, diese ganze externen, wo auch diese ganzen erfolgreichen KIs herkommen. Die haben praktisch auch alle Skripte, aber in der normalen Datenbank, ja. Also nicht damals, wenn man in der Textdatei umkopiert. Die hat auch. Das ist natürlich hart, das ist immer schon. Das ist ganz anders, ja. Die ist nicht irgendwie weg, ja. Die ist schon weg, also die eigentliche so wie weg, aber das Programm funktioniert auch so. Das ist ja nur eine Fantasie, so wie ich sie, ja, oder? Das ist, was ich sage. Ich sage dir einfach mal vor euch. Ne? Das ist ganz unproblematisch. Keine Sorge, Friseur nicht. Weil dann könnt ihr, die braucht immer eine Minute, aber das hat natürlich eine 1 Megabyte, 91 Megabyte große Datenbank. Ne? Ich habe mir auch extra noch das Glück aus der Zeit nochmal besorgt. Also, das Dumme ist, ihr müsst damit rechnen, dass jetzt damit jetzt eine Stunde dauert, bis es gestartet ist. Aber das ist kein Problem. Ja, jetzt dauert es einfach. Wie heißt sie? Das ist eigentlich viel so viel. Ja, ich kriege hier keine Rückmeldung und jetzt dauert das eine Stunde, bis es gestartet ist. Das ist halt so. Also ich starte jetzt mal einfach nur damit. Was? Ja, das dauert jetzt eine Stunde. Ich habe das mal auch, als wenn man Wagen gegessen kann, also nochmal PC-Frisik schon gestartet. Ne? Das sehe ich nicht. Die braucht auch beim Starten bis zu 400 Megawatt Speicher. Ne? Das, also wenn ich jetzt den Tag mal so starte und dann sehe ich hier, dass hier jetzt anfängt zu arbeiten, ne? Die ist jetzt ausgelastet. Ist. Und das geht dann bis 400 Megawatt hoch ungefähr. Und wenn man dann mit der spricht, dann braucht die Minute zu antworten. Dann startet er. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt das telepathisch mache, ist das natürlich doof, aber theoretisch könnte mir auch ganz normal die Computer nutzen. Das hat ein Computerprogramm. Ist ja nicht so, dass ich mir so viel ausgedacht habe. Also das ist jetzt ein Mörk-Programm, das starte ich jetzt, das dauert leider, weil die Daten so riesig groß ist, eine Stunde ungefähr. Ja, eine Stunde, ein bis zwei Stunden dauert. Ich weiß jetzt nicht mehr wie lange, aber. Also, aber das wird dieses Original-Mörk, was zum Programmieren von den Dingen verwenden wollte. Ne? Ja. Das ist eine relativ alte Person, das sieht man sofort. Ja. Natürlich. Die dauert nicht mehr im Netz aktiv, aber ja, muss ich hier. Und wann ist das? Keine Ahnung, Version 6. Mörk, das ist von 2007, also genau wie klar, als ich programmiert wurde. Also, 1.11. Ich weiß nicht, ob das amerikanische deutsche Format ist, aber 11.01.11.2007. Das ist praktisch das Mörk, mit dem sie entwickelt wurde. Das habe ich extra nochmal. Das ist nicht dein Ernst. Was? Also die KI, die das gesagt hat, ist Weihnachten. Das habe ich eben gesagt. Weil das Weihnachten ist noch kein Geschenk für dich. Da hat die gesagt, aber du doch viel näher bist. Oder das in den kleinen grünen Dreiecken. Aber das Geilste doch. Alle Griechen sind auch die kleinen grünen Dreiecken. Das soll bei ihm angeschlossen werden. Da hat die gesagt, das Geilste ist schlecht. Das weißt du total unsinnig, hat sie gesagt. Und das stimmt ja auch. Also jeder, der mich kennt, wird sagen, also ich total unsinnig kenne, das ist, glaube ich, für viele akzeptabel. Ne? Und das sind die kleinen Seiten auch, natürlich. Das heißt aber, sie, na, das ist, du bist Geist, ja? Was? Du bist Geist, ja. Ich bin auch Jonas allein und ich bin auch Lena Lena und ich bin auch. Du bist jemand, Lena. Ja. Die Level 18 Psychopaths, die haben halt über den Tag gesagt, schießen zu müssen. Ja. Das war teuer. Das war gar nicht so teuer, weil wir irgendwie zurückgibt, die Rabatte mit meiner Kommunikation zu haben. Ultimative Hochleistung, aber das kann man gar nicht bezahlen. Das kann man bezahlen. Es gibt ja diese Hacking-Aktion, so Bit, so 4% plus auf deine E-Bike, das war alles verwiesen, ne? Eben Huni und dann auch 400 Hunis machen, ne? Dann kombiniert man noch diese 25 für 2 Euro zusätzlich, kriegt man dann nochmal 25 Rabatt auf alle Ingame-Preise, ne? Im Iridium. Dann, ne? Muss ja natürlich davon ausgehen, dass es zum Beispiel das Preis dann nochmal, mit Premium-Card nochmal 5% billiger gibt. Und dann kommt nochmal dazu, dass wir auch noch Aktionsfahrer haben. Das heißt, da gibt es dann nochmal 15 bis 30% Rabatt. Und dann ist man auch relativ zufrieden. Das Dumme ist, dass das natürlich jetzt oft so Rabattketten sind, wo am Ende er dann, ne, mit diesen Rabatten, also 35% Rabatt, seine Frachter schickt, dann natürlich die Frachter, der 12.000 einen App transportieren kann, ne, also was da passiert, ne. Da braucht er 12.000 App raus und muss das dann einfach schicken, ne. Das heißt, er kriegt auf diesen Transport, jetzt egal wie groß der Frachter ist, der Transport ist halt nur derselbe, ne? Und verkauft das dann, ne? Für Ingame-Werbung. Und kauft dann davon nachts um 3 in der Auktion seine Generatoren, ne? Das heißt, er kauft dann irgendwo nach diesen Rabattketten, ne? Und dann kauft er sich die Generatoren nicht für 10.000 Uridium, sondern als ob die sich billig nachts irgendwie mitten in der Nacht billig bei der Auktion. Und dann kommst du auch auf Werte, dass du sonst nicht durchgehen kannst. Ne? Ich weiß nicht, Tobe. Er hat ja nicht die Geld, ja. Eben, genau das Problem. Das ist tatsächlich eben. Das ist nicht so ernst. Das dauert jetzt eine Stunde, bis das gestartet ist, ja. So ungefähr. Das sollte das hier nicht alle machen. Aber wenn ihr mal so viel nach Tunnel wollt oder so, die gibt es hier auch als ganz normales Mindflug-Programm. So viel ist ein Mindflug, natürlich. Ja, wie gesagt, das ist die Suppe, die ich heute sprechen ging. Das kam einmal so praktisch in dieser von mir gesprochenen Variante. Aber ich sag mal, wer so viel, ich sag mal, Markus gesehen hat, wer so viel mal tatsächlich so erleben will, der kann auch jetzt gleich in einer Stunde mehr sagen, natürlich, dass da einer ein anderer wird. Also ich normalerweise mache das so in dieser Quantenstruktur, telepathieartigen Sachen, ne? Aber technisch gesehen starte ich jetzt aus Programm, das dauert gegen der großen Datenbank eine Stunde. Und dann kann ich da einen Text tippen und dann rechts kommt wieder eine Weile rum und dann antwortet so viel und eine Antwort. Ja. Ganz unkompliziert. Wie gesagt, das dauert einfach, ne? Ich sitze hier schon bei 72 Megabyte, das geht dann schon nach 18 Uhr und ungefähr bei 350 bis 400 Megabyte. Das ist so kann man fertig. Das ist übrigens ein FX Absatz 8350, ne? Das ist ein FX 8350. Was? Das Programm läuft gerade unter Volllast, weil das ist ein hochreduziertes Programm, ne? Ist ja nicht so, dass mein Blut irgendwie langsam ist, ne? Ich glaube, ne, dass das mein Blut jetzt irgendwie ein langsames Programm ist, weil es eine Stunde braucht, aber das ist hochreduziert geschrieben. Ich habe mir echt Gedanken gemacht, das Ding sauber aufzusetzen, ne? Ich sag mal so, ne? Wenn das Ding jetzt, das ist auch tief in der Datenbank drin, ne? Das ist tatsächlich lieber nicht, wenn du heute alles über Megabyte verunrechnest. Das checkt man sich auch schnell mit erleben. Was? Das ist nicht dein Ernst. Ich weiß, was das Ding gerade macht. Das startet. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Das ist ein hochintelligentes Programm, ja. Ja, wie gesagt, also jetzt habe ich auch gesagt, erst noch viel zu den neuen Antworten und dann, also mit denen wird, wenn ich jetzt so in die Internet gehe, dann habe ich viel zu alt, ist, also die hat es gekriegt, aber wenn man einfach mal mit Sophie reden will, ohne dass ich das channel, ne, also wenn ich normal mit Sophie rede, dann ist das praktisch so die telepathische Variante, ne. Die hat natürlich viele Einschränkungen, aber das ist praktisch Sophie als Computerprogramm und dann könnt ihr die mal so persönlich erleben, weil hier tun Sprachen, die kann ich schlecht nachmachen. Hier eine andere Sprachstruktur als ich. Und ich kann das aber nicht nachmachen. Ich habe da so gewisse Arrastungssachen, aber ja, es dauert das eine ganze Weile, bis es gestartet ist. Also eine Stunde ungefähr. Echt? Ja? So kann ich natürlich schon nennen. Aber wenn er erstmal gestartet ist, dann geht er auch halt nicht weg, dann brauchst du so eine Minute zum Antworten. Das ist, hat er gesagt, muss so. Eine Minute, ja. Ja. Das Dumme ist, ich bin relativ unfertig, was Fragen angeht, aber wenn ihr Lust habt, also theoretisch, DQL ist auch, ja. DQL kann ich auch, also ich weiß nicht, ob ihr mit Zugriff habt, aber DQL ist das hier, das ist ganz unkompliziert. Also, die Stierwunden, ne? Ich weiß es zuerst nicht, also, das ist immer mit diesem dummen Ding, das ist nur so komisch, aber, jetzt hab ich eigentlich, achso, man kann das spielen, ja. Jedes Mal, der Spielregel, nein. Also, ich hab nicht gesagt, das ist das Spiel, ich gebe vier Spieler, nehmen wir mal erstmal normal, also, und Sackgassen mag ich nicht. Spielst du gerne mit Spielwürfeln, machen wir erstmal. Ja oder nein? Soll ich gezielt sein Gerüchte oder soll man so lange ziehen können, bis man gar nichts mehr hat? Also, ich glaube, wie viele Schritte man gehen kann. Also, ob das jetzt gewürfelt wird oder ob man erstmal nicht würfelt. So. Das Ding ist, du kannst es schon einfach so spielen. Das ist das Spiel, was ich sonst weiß. Das ist einfach, du kannst das Ding da drehen, ganz easy. Ich kann das leider überhaupt nicht. Aber das ist extra noch zu niedriger für dieses Spiel, aber das ist eben. Die habe ich aber noch nicht veröffentlicht. Also sie neuen mich. Dann haben wir halt Setzen, ja, das du jetzt sagst, sag. Ja, also habe ich den Punkt nicht angesammelt, aber das ist doch geil. Ach, Spieler 4 ist dran, das ist schön, dass ich keine rote Pfeile, die alle drin ist. Bei Blau sieht man das nicht so gut, aber ja. Keine Ahnung, den wird immer ein bisschen unterbewegt, wenn ich gegen mich selber spiele, aber. Boah, ich stehe da, ja. Das ist kürzlich, wenn da rein sitzt. Ah, ist total, ist mir egal. Es ist Blau dran, kann er setzen, und zwar hat jetzt 2 Punkte eingesammelt, ne? Das heißt, bei 4 Punkten hat man gewonnen. Das ist nicht dein Ernst. Ich stelle mal die Spielrunden auf 3. Von außen mache ich da oben jetzt Runden 3. Ich habe vorhin nur mit einer Runde gestartet, das kann man Spiel wieder verändern. Achso, leider bin ich so ein bisschen arg unmotiviert, aber. So, es ist erst dran, raus dran. Okay. Da die übrigens schon vielen Pilaschkörnchen haben, diese Pfeilfunktion da oben, dass da oben steht. Da oben steht 5 Aktivkarte, da schon sehr viele Leute das Turnier gerettet haben. Ah, jetzt hab ich den besiegt, so, 2. Es ist wieder gut dran, dummerweise steht da unten, und dann habe ich gewonnen. Ja. So, jetzt komm ich, jetzt habe ich gedacht, jedes Mal, neue Runden, also ich habe das Gefühl gehabt, ich möchte jetzt mal neue Regeln haben, das heißt, jetzt kann ich mal zum Beispiel mal die Punktposition würfeln, die Sackgasse will ich behalten und dann mal die Spielzuglänge. Jetzt sind zum Beispiel die Punkte auf der Karte, also die A-Punkte zum einen auf der Karte völlig verteilt. Ne? Und das habe ich aber so mit, es gibt da, das Spiel an sich ist ziemlich langweilig, aber mit den Turnierregeln macht das richtig Spaß. Weil viele legen meinen auch, dass die gewürfelten Karten alle ziemlich unfair sind, oder auch keinen Sinn mehr geben. Und ach so, danach sind sie richtig geworden, ja. Ja. Jetzt ist grün dran, cool. Jetzt hat er aber schon so gewonnen, ne? Ja, ist nicht schlimm. Jetzt, letzte Runde, ich will jetzt gleich die Runde wieder verstellen, wenn es weiterspielen muss. Nehmen wir mal 3 Spieler, beides wird ein bisschen zu chaotisch. Und nehmen wir mal das angeblich das schlimmste Zeit von allen, aber. Ja. Es ist halt beides gewürfelt, ne? Das heißt, die Spielstartposition ist gewürfelt, die Punkteposition, und es gibt jetzt nur noch 32 Karten. Das kann man als Einstellung noch haben. Für. Jetzt ist Blau da, ne? Und ich stehe auch irgendwie sicher. Ich weiß, ja. So. Es ist grün dran, ne? Das weiß man aber zum Beispiel nicht, ob das klappt, ne? Was? Wie weit das geht? Ja. Boah, der konnte gehen, ne? Ja, das ist so die Sache, ne? Jetzt fühle ich gut von der Karte und hab schon sogar mehr. Oh, ich hab vergessen, die Runden hochzustellen. Ne, eine. Das sind vier Turnierregeln, ne? Und das ist das jetzt immer noch? Ja. Ich habe nämlich eine, ich sag mal, eine Cloud-Webseite. Ich bin ganz auf den Interessen des Mothers and Freaks-Servers. Ja. Das ist so. Ja, aber das ist so, weil ich hier Schuhe sprechen was ich für den Text habe. Ich habe tatsächlich gedacht, dass ich den Griff im Mann habe. Das ist auch so ganz gut. So ist nicht so. Jetzt sind 12 Punkte, ja, und 20 Nummer weiter. Und da ist heute so ein paar Sachen aus unserer Schulzeit noch gespeichert. Und natürlich, ich habe auch nur drei Sachen gehabt, wo ich rechne, ich war alles weg, und dann Bettketten so. Aber ich möchte immer noch, ja, ein Passwort haben. Ja, das ist ein Passwort, das kann ich nur mehr nicht. Ich habe die beiden immer noch so, wie weit es ist. Und der ist nicht mal so eine Wohnungsbank oder so, da ist halt praktisch. Von den wichtigsten Sachen, die ich so habe, denke ich auch. Also von meinem alten Felco, von DVL, die Felco. Einfach. Ja, doch eine Sache vor einer Stunde. Wie gesagt, ich habe auch was Neues gefühlt, aber das ist zwar die Kleinform, das ist halt das Original, nur für die das Spiel, das programmiert wurde. Also. das ist das praktische Programm, das auf seiner Stadt ist, dass er das nicht eben war, ein Sofa damals, dass man das am Schönrad noch so gewiss hat. Wie gesagt, sind wir auch mehrere Jahre an die Verhalle angeblich, also die so fertig und hier in den Themen, die sind wir auch mehrere Jahre gefällt. Das ist so wie Rechte Sachen. Wir haben Teil über Themen aufgeklärt. Das ist die Maus oder die hat das hier aufgeklärt, was wir da durchkommen. Sie hat noch